Viel zu tun, der Podcast über Berufe und wie man zu ihnen kommt. Hey und grüß euch. Ich bin heute bei der Sonja Grenz. Grüß dich, Sonja. Hi. Und was machst du so? Ich bin Schauspielerin. Schauspielerin? Wow, cool. Von wo kennt man dich? Wo hast du schon mitgespielt? Ich bin sehr viel in der freien Szene in Wien und auch in Niederösterreich. Ja. Und ansonsten, wer vielleicht den ORF-ZDF-Film Sacher gesehen hat, der lief so um Weihnachten rum, da war ich das Dienstmädchen Hedwig. Ah, okay, das heißt, das kann man nachschauen, die Hedwig, dann habt ihr auch ein Bild von der Sonja. Ganz genau. Schauspielerin, wie wird man bitte Schauspielerin? Also ich meine, viele Leute haben ja einfach Kontakt mit Schauspiel, wenn das jetzt halt auch nur so die Kindergartenaufführung ist. Aber das irgendwie professionell zu machen, das heißt, wie war da den Weg zum Schauspielerin? Also zuerst mal, normalerweise entscheidet man sich ja dann dafür, ja, dass man das machen möchte. Und ich habe einfach mal gedacht, okay, wenn ich Schauspielerin werden möchte, muss ich eine Ausbildung machen. Das war für mich einfach wichtig, dass ich so ein Handwerkszeug bekomme. Und dann habe ich mal nach Schauspielschulen gegoogelt. Okay. Und da gibt es sehr viele. Ja. Also sowohl in Deutschland als auch in Österreich und in der Schweiz. Da gibt es grundsätzlich mal entweder die privaten Schulen oder die staatlichen. Und auf die staatlichen kommen wir natürlich ein bisschen schwieriger drauf. Ja. Da gibt es immer sehr viele Bewerber. Okay. Hängt und auch damit zusammen. Entsprechende Aufnahmekriterien. Genau, ja, genau. Ja. Also die gibt es zwar auch bei den privaten Schulen. Okay. Also man muss überall eine Aufnahmeprüfung machen. Aber die Finanzen sind eben das Kriterium, warum natürlich auch viele auf eine staatliche Schule wollen und der Ruf von den Schulen. Ja, also bei den staatlichen zahlst du halt sehr wenig und kannst es dir einigermaßen leisten. Und die privaten Schulen, da musst du monatlich halt schon mal was abzwacken und das muss man natürlich erstmal haben. Okay. Bevor du da mit der Ausbildung angefangen hast, hast du da irgendwie schon einfach privat gespielt in irgendwie einem Theaterverein oder? Ja, kann man so sagen. Also ich habe ganz klassisch in der Schule angefangen. Okay. Einfach Interesse und Spaß dran gehabt und einfach mal. Ja, also ich bin da irgendwie, es war schon im Kindergarten, habe ich schon immer total viel Spaß dran gehabt, wenn wir sowas gemacht haben. Okay. Und dann kam die Grundschule und dann später eben im Gymnasium, da hat es sehr früh angefangen, da gab es dann gleich so einen Verein, also oder eine AG bei uns, die Theater AG, und da konnte man mitmachen, wenn man wollte. Und da das bin wolltest ich dann, du. Ja, das wollte ich, da bin ich sehr schnell eingestiegen. Gut, dann Schule fertig, keine Theater AG mehr. Wo bist du denn dann hingegangen? Naja, ich habe mir gedacht, ich bleibe in Deutschland eigentlich. Ja. Das war der ursprüngliche Plan. Ich habe mir gedacht, ich gehe vielleicht mal so Richtung Köln. Da gibt es ja auch viel Fernsehen und Theater und so, ist auch ganz gut. Bin dort zu einer Schule, habe die Aufnahmeprüfung gemacht, habe sie auch bestanden, also eigentlich an zwei Schulen. Und habe aber so aus Spaß mal noch geguckt, was gibt's eigentlich noch für Schulen, und habe dann eben eine in Wien gefunden, wo ich mir gedacht habe, die sieht ja toll aus. Also war einfach für Film und für Theater und auch auf Englisch noch mit dazu, was ich damals echt gut fand. Und habe mir gedacht, ach, wird sicher nicht angenommen, aber ich versuch's mal. Einfach mal machen, ja? Ja, bin hingegangen und natürlich, wie es der Zufall dann so will, wurde ich dann angenommen an der Schule, und dann hatte ich die Wahl zwischen Köln und Wien und dachte mir, naja, Wien ist halt schon die Theaterstadt, klingt besser, kommt besser auf den Lebenslauf, und dann bin ich einfach nach Wien gegangen, wobei ich ja ursprünglich gar nicht so weit weg wollte, aber da, dann waren es 700 Kilometer. Und so bist du in Österreich gelandet. Ja, und immer noch da. Okay, super. Das heißt, was lernt man denn eigentlich an einer Theaterschule? Ganz viel. Also bei uns war es so, es ist variiert von Schule zu Schule ein bisschen, aber der Grundstock ist eigentlich gleich. Also du lernst, wie du richtig sprichst, du lernst, wie du Rollen analysierst, wie du Rollen aufbaust, deinen Körper zu benutzen, zu improvisieren. Meistens hast du irgendwie auch noch eine Art von Tanzen oder Fechten, Bühnenfechten eben mit dabei. Und einfach für die Körperhaltung. Das auch, ja, aber tatsächlich, weil es in vielen Stücken früher jedenfalls so war, dass du auch kämpfen musstest. Okay. Und das hatte dann was mit Fechten zu tun. Das ist gut, wenn du die Grundschritte vom Fechten kennst, weil das ist ja alles durchchoreografiert. Ja. Und ja. Also Fechtunterricht in der Schauspielschule. Wie lange hat das dann gedauert? Wie lange? 3 Jahre. Drei Jahre. Mhm. Manchmal auch 4, also kommt auf die Schule drauf an, aber 3 bis 4 Jahre okay. dauert's. Und kriegt man da auch wirklich einen Abschluss? Ja, bei meiner Schule war es so, wir haben einen staatlichen Abschluss bekommen, weil die haben sich die Prüfungskommissionen eben ins Haus geholt und da haben wir dann alle eigentlich einmal im Jahr eine Prüfung abgelegt. Also das erste ist dann die Kontrollprüfung, das zweite ist die, die erste ist die Eignungsprüfung, ja. genau. Dann die zweite ist die Kontrollprüfung und die dritte ist dann wirklich die Diplomprüfung. Eignung, Kontrolle und Diplom. Genau, ja. Okay. Das sind das so die 3 Steps. Dann ist man diplomierte Schauspielerin, genau. Und das hat schon auch einen Vorteil natürlich, wenn man so ein richtiges staatlich anerkanntes Diplom hat, weil du dann auch zum Arbeitsamt gehen kannst und sagen kannst, ich habe da eine Ausbildung und das ist anerkannt. Also es ist dann quasi für später, wenn man dann mal arbeitslos wird, was in dem Beruf ja öfter der Fall ist, ist es dann wichtig. Okay, aber da muss man sich ja dann auch so ein bisschen Arbeit suchen, weil wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo fertig ist, man sucht sich ja dann nicht den einen Job, den man immer hat und man kriegt am Ende des Monats irgendwie sein fixes Gehalt. Das läuft bei dir ein bisschen anders. Ja, ein bisschen anders. Also das ist gut und schlecht irgendwie zugleich. Also es ist einfach eine Welt, in der man sich auf fast gar nichts verlassen kann. Ja, es ist sehr unsicher, es sei denn, du kommst wirklich an ein Theater, was sagt, ich möchte dich jetzt für die nächsten Jahre haben, aber heutzutage kommt es überhaupt nicht mehr vor. Also man hat vielleicht, wenn man Glück hat, kriegt man einen Jahresvertrag oder wie es halt bei den meisten Sachen ist, wirklich nur ein Stück Vertrag für eine ganz bestimmte Produktion. Okay. Und ist dann halt für ein paar Wochen, Monate vielleicht angestellt an dem Theater. Aber ja, die Sachen ist auch schon glücksvoll. Ja, und sind immer heiß begehrt. Also es gibt viele Bewerber natürlich. Verständlich. Ja. Das heißt so ein bisschen Freiheit statt Sicherheit. Ja, also wenn man das mag und damit umgehen kann, ist es super, weil man manchmal nicht weiß, ob man jetzt irgendwie in 3 Monaten immer noch an demselben Ort ist. Kann spannend sein, aber wenn man jemand ist, der eigentlich gerne Sicherheit hat und sein Leben und seinen Freundeskreis in einer bestimmten Stadt mag, ist es ein bisschen schwierig. Okay, das heißt, so planen ist nur bis zu einem gewissen Grad möglich. Ja. Okay, ja, okay. Auf jeden Fall. Aber wie sucht man jetzt als Schauspieler, selbst wenn es nur kurz ist, einen Job? Wie gehst du da vor? Grundsätzlich gibt es eine große Jobbörse, wo alle Theaterjobs ausgeschrieben werden. Okay. Und es ist immer gut, wenn man dann da registriert ist. Kostet auch nicht so viel. Und da hat man dann sein eigenes Profil, kann seine Bilder und seinen Lebenslauf raufladen, auch sein Demoband, alles Mögliche. Und da werden alle Jobs, die es rund um Bühne gibt, ausgeschrieben. Und da kann man sich dann einfach darauf bewerben. Du hast jetzt gesagt Demoband. Ja. Was kann man sich darunter bitte vorstellen? Es ist unabdingbar für jeden Schauspieler, der gerne im TV- oder Filmbereich Fuß fassen möchte. Das sind einfach kurze Ausschnitte aus Sachen, die man schon gespielt hat im Fernsehen oder im Film. Das heißt, so ein bisschen das Best-of von dir. Und wenn jemand Interesse in dir hat, das gleich sehen kann, wie wirkst du auf Band. Ja. Fotos hast du auch. Ja. Das heißt, das werden jetzt nicht so die Selfies mit der Handykamera sein, sondern da wirst du auch ein bisschen was Professionelleres haben, oder? Auf jeden Fall. Das ist enorm wichtig. Also das habe ich auch letztens eigentlich erst wieder richtig die Erfahrung gemacht, dass es sehr wichtig ist, die Fotos zu haben, die einen als Menschen zeigen und nicht das, was man vielleicht gerne sein möchte. Okay. Weil wenn du in einen Raum reinkommst und du wurdest aufgrund von deinen Fotos zu einer Audition eingeladen, ist es schon gut, wenn du ungefähr so aussiehst wie auf deinen Fotos und nicht, dass irgendjemand sagt, wer ist das denn jetzt? Keine Mogelpackung. Eben, genau. Mhm. Also, und da ist noch nicht mal so sehr Photoshop immer dran schuld, sondern einfach, dass du meistens geschminkt wirst, so richtig bei einem Fotoshooting. Mhm. Und also einfach zu gestellt sonst ist. Ja, genau. Also manchmal siehst du durch die ganze Schminke einfach nicht mehr so wie du selbst aus. Ja, und das muss man dann auch immer dem Make-up-Artist sagen oder auch der einem die Haare macht. Bitte lass mich natürlich. Und das ist das A und O. Und der Fotograf spielt halt eine sehr große Rolle. Mhm. Also man muss sich echt jemanden suchen, der sagt, ich weiß ganz genau, wie ich dich abbilden muss, dass du so aussiehst, wie du aussiehst. Mhm. Ja. Somit hast du dann schon mal einen Job, den du haben möchtest. Und du hast ja schon die Audition erwähnt. Das heißt, du musst dich ja für jede Rolle neu bewerben. So sieht's aus. Das hört nie auf. Das ist ein ständiger Prozess. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Also grundsätzlich ist es ja so, wenn ich jetzt irgendwo sehe, ah, es ist ein Job ausgeschrieben, der könnte auf mich passen, dann schreibe ich die Bewerbung per E-Mail, falls das nicht anders gewünscht ist. Und meistens muss man das eben so machen. Und ja, dann stellt man sich kurz vor und sagt ungefähr so mal, wer man ist in dieser E-Mail. Und im Anhang schickt man seinen Lebenslauf mit, mit den Sachen, die man schon alles gemacht hat und Fotos. Und dann wartet man und hofft darauf, dass man zum Vorsprechen eingeladen wird. Und wenn das der Fall ist, gibt's immer halt zwei Möglichkeiten. Entweder man muss irgendwas mitbringen, was man schon selbst sich erarbeitet hat, also ein Monolog aus dem eigenen Repertoire, oder man kriegt irgendwas geschickt, was man vorbereiten soll. Manchmal ist es auch beides. Okay. Aber ja, das sind so diese zwei Möglichkeiten, die es gibt, wenn man irgendwo zu einem Vorsprechen geht. Was ist denn dein Go-To-Monolog? Oh. Gibt es irgendwas, was du unheimlich gerne machst? Ja, also es gibt ja eben die Klassiker und die modernen Monologe. Und es kommt dann auch immer darauf an, ob man sich jetzt für ein klassisches Stück bewirbt, weil da werden dann eher Klassiker gefragt zum Vorsprechen. Also du hast ein bisschen was im Repertoire, das muss man entsprechend. Genau, das muss man schon haben. Was also, gibst du denn dann zum Besten? Meistens spiele ich dann den Puck aus Sommernachtstraum, weil ich ja auch nicht besonders groß bin und ja, durch meine kurzen Haare passt das einfach ganz gut. Es ist eine Rolle, wo man viel zeigen kann, wenn man möchte, wo man sehr körperlich arbeiten kann und es ist immer ganz gut, wenn jemand sieht, ah okay, die kann die Bühne ausfüllen und hat jetzt keine Angst vor großen Bühnen, dass man das irgendwie nicht schaffen kann. Und ja, die Rolle eignet sich definitiv ganz gut. So gleich Präsenz zeigen. Das ja, ist so auf jeden Fall. Der Shakespeare'sche Klassiker. Was darf es bei modernen Stücken sein? Ach, da gibt es echt unzählige Sachen. Es ist eigentlich ganz lustig. Ich habe damals zum Vorsprechen, also bei der Aufnahmeprüfung von der Schauspielschule, habe ich einen Monolog vorgesprochen aus einem Stück namens Hysterikon von Ingrid Lausend. Ja. Da geht es um ein Mädchen, was komplett durchdreht im Supermarkt, weil sie sich nicht für einen Joghurt entscheiden kann. Und den Monolog habe ich immer noch in meinem Repertoire, obwohl ich mich jetzt inzwischen zwar sehr verändert habe, aber das ist immer noch ein Monolog, der unglaublich viel hergibt. Das bleibt ein Hängen. Ja, schon. Also es sind auch viele Sachen, die ich in der Schauspielschule gearbeitet habe, habe ich jetzt immer noch und ich habe sie jetzt ergänzt um ein paar Sachen, Monologe, neue Dinge, die ich halt ausprobiert habe. Ja, ich habe auch einen Monolog, den spiele ich zurzeit ganz gerne, auch aus einem modernen Stück. Ja. Da ist eine Frau, die eigentlich auf ein Blind Date geht, aber das Blind Date findet in einer Wohnung statt, in der sie noch nie war. Okay. Und der Typ, den sie treffen möchte, ist aber noch nicht da. Und sie kommt rein und guckt sich um und ist aber irgendwie total nervös und denkt, dieses eine Blind Date wird ihr ganzes Leben komplett verändern und steigert sich rein und rastet kurz aus und ist überrascht von sich selbst. Also hat sehr schöne Facetten. Okay, okay. Das heißt, so ein bisschen einfach herzeigen, was gibt das eigene Schauspielrepertoire her. Ja. Okay, jetzt gehen wir mal davon aus, du oder beziehungsweise wen bespielst du da denn eigentlich? Beim Vorsprechen. Ja, wer schaut dir dazu? Eigentlich immer der Regisseur. Ja. Kommt drauf an, was es für ein Stück ist. Wenn es auch was Musikalisches ist, ist eigentlich immer der musikalische Leiter dabei und eine Choreografin. Ja, das sind so drei Leute. Ja. Meistens sind es zwei oder drei Leute, die dort sind. Die musst du nur überzeugen. So sieht's aus. Gehen wir mal davon aus, du hast ihn natürlich überzeugt. Klar. Wie geht's dann weiter für dich? Normalerweise bekommt man dann einen Anruf und bekommt gesagt, ja, also wir haben uns jetzt für dich entschieden. Mhm. Und je nachdem, wann die Produktion dann stattfindet, bekommt man den Text und die genauen Proben, Einzelheiten, da muss man die Sperrtermine schicken und sagen, okay, dann und dann kann ich nicht proben, weil da habe ich schon was anderes und so. Ja, ja. Und ist natürlich wichtig, dass man jetzt nicht den ganzen Probenzeitraum ausgebucht ist, aber man kann natürlich schon Einzeltermine angeben und sagen, da kann ich jetzt nicht und dann wird angefangen zu proben. Heißt, du lernst dann eigentlich erstmal ein ganzes Stück. Ja, das kann man so sagen. Also natürlich den eigenen Text ein bisschen besser, aber man muss sich ja dann auch orientieren können, wo sind wir gerade, wo ist mein Einstieg. Ja, definitiv. Wie machst du das? Hast du da irgendwie eine Herangehensweise, ein Stück oder deinen Text zu lernen? Also es ist eigentlich sehr unterschiedlich. Es gibt manchmal Stücke, da hat man Szenen mit irgendwie 5 oder 6, 7 Personen gleichzeitig. Mhm. das ist echt schwer zu lernen, mhm. weil da bist du in der Szene und die geht vielleicht über 6, 7, 8 Seiten. Mhm. Und es gibt ganz viele Leute, die da mitsprechen und du hast vielleicht pro Seite dann mal 3, 4 Sätze und musst dann gucken, wann sind die eigentlich. Mhm. Da muss ich sagen, ist es eigentlich so, dass ich den Text mir anschaue und ungefähr weiß, ah, okay, das sind meine Sätze. Aber man lernt den Text beim Proben eigentlich. Also okay. Ich kann mir Text sehr schnell merken. Das ist ein großer Vorteil in dem Beruf. Aber eben in so Sachen, wenn du eine Szene hast mit vielen Leuten, dann ist es immer gut, wenn du in der Szene irgendwie bist und dich dann anfängst auszukennen und sagen, ach so, ah, so funktioniert das, weil der steht dort drüben und ich stehe bei ihm und dann gehe ich vielleicht darüber. Also vieles ergibt sich beim Proben. Okay. Aber grundsätzlich ist es schon wichtig, dass man den Text gelernt hat, bevor die Proben anfangen. Okay, also das ist schon ideal. Es ist jetzt auch nicht nur so ein, man sagt den Text runter, sondern auch, wie stehe ich gerade zu dem anderen? Auf jeden Fall. Wie ist gerade die Situation? Auf jeden Fall. Also dass du da deine Ankerpunkte hast. Ja, definitiv. Also ich mache auch ganz gerne, also bei, es gibt natürlich unterschiedliche Stücke, also wenn das Sachen sind, wo du merkst, okay, es ist jetzt mal nur so ein schnelles Comedy-Stück und es geht nicht so in die Tiefe, dann ist es eher wichtig, dass das Timing stimmt und dass die Pointen gut gesetzt sind. Aber wenn es jetzt wirklich ein Stück mit Tragik ist, ist es immer gut, wenn man sich so ein bisschen für sich selbst mit der Rolle auseinandersetzt und sagt, okay, in dieser Szene, woher komme ich eigentlich vorher? Also was ist vorher passiert? Mhm. Was will ich in dieser Szene? Was will ich von dem Menschen, mit dem ich rede? Und was hindert mich daran, das zu erreichen? Mhm. Das sind immer so die Sachen, die da mit reinspielen in der Szene und das ist gut, wenn man sich das vorher erarbeitet. Ja. Man muss es nicht jetzt die ganze Zeit in der Szene im Kopf haben, aber wenn du das weißt, schwingt es einfach mit und dann reicht das. So ein bisschen, dass man in die richtige Gemütslage von dieser Rolle reinkommt. Ja, absolut. Hm? Wie sehr geht dir das selbst ans Herz? Gibt's da, so Sachen, die dich auch wirklich mitnehmen? Ja, definitiv. Also es gibt ja quasi diese zwei großen Unterschiede zwischen Schauspieltechniken. Also entweder du nimmst alles von dir rein und dein ganzes Leben und basierst es komplett irgendwie auf den Gefühlen und Erfahrungen, die du schon hattest. Mhm. Oder du grenzt dich komplett von dir ab und holst es anderswoher. Und ich habe das eben so gelernt, dass ich alles von mir mit reinnehme. Okay. Und das ist auch eine Sache, die für mich besser funktioniert. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, ich kann es dann schneller herholen. Mhm. Und ja, klar, Sachen, die dann, die du auf dich selbst auch projizieren kannst, die können schon mitnehmen, definitiv. Okay. Dafür ist es authentisch. Ja, auf jeden Fall. Aber dafür auch umso wichtiger, dass man danach wieder aus der Rolle aussteigt, also wirklich bewusst. Wieder mal runterkommen. Ja. Ja. Wie machst du das? Das, was mir am meisten hilft, ist eigentlich, wenn ich danach alleine bin. Okay, einfach so ein bisschen Zeit, sich selbst zu reflektieren. Ja, also klar, man fängt natürlich damit an, dass man aus dem Kostüm rausgeht, was man anhatte. Mhm. Das hilft schon mal ganz gut. Man steigt wieder in seine Privatklamotten ein, aber für mich ist es noch nicht das Ende von dem, weil ich einfach trotzdem im Kopf dann bin. Mhm. Und also wenn es wirklich was ist, was mich doch stark beeinflusst hat, ist es immer für mich sehr gut, wenn ich sagen kann, okay, ich bin jetzt mal eine halbe Stunde oder Stunde alleine, kann durchatmen. Meistens höre ich dann Musik oder ich mache vielleicht auch selbst Musik. Einfach irgendwas, wo ich mich selbst wieder spüre. Ja, einfach wieder Sonja werden. Genau, absolut. Aber die Probe selber, wie kann man sich das vorstellen? Das heißt, erstmal, ihr kommt alle zusammen. Das heißt, der Großteil vom Ensemble wird dabei sein. Richtig. Der Regisseur, wer ist bei Proben noch wichtig? Wichtig sind natürlich Maske, Kostüm, Bühnenbild. Also Bühnenbild vielleicht jetzt noch nicht von ganz Anfang, je nachdem, in welche Richtung es gehen soll. Also bei manchen Stücken weiß man am Anfang noch nicht ganz genau, wie sieht unser Bühnenbild eigentlich aus. Aber Kostüm, Maske, das sind so die Leute, die meistens mit dabei sind. Dramaturgen sind auch oft mit dabei. Dann Regieassistenten. Was macht ein Dramaturge? Der ist so ein bisschen für wirklich das Stück verantwortlich und für die Recherche. Und guckt dann irgendwie nach und recherchiert, ob irgendwelche Dinge auch hinkommen vom Zeitlichen her. Okay. Also ja, wenn jetzt irgendwie die Kostümbildnerin sagt, da würde ich jetzt in dem Stück gerne das und das machen, dann manchmal sprechen die sich dann ab und die Dramaturgin sagt, naja. Und natürlich auch wesentlich für Stück zusammenkürzen und streichen. Okay. Und so. Also das ist so Dramaturgenarbeit. Ein kohärentes Paket ist. Ja. Okay, das heißt, die kommen jetzt mal alle zusammen. Wie läuft dann eine Probe ab? Also wie lang dauert sowas? Hat das irgendwie eine Standardzeit oder? Ja, also grundsätzlich schon. Also normalerweise ganz als erstes gibt es mal eine Leseprobe mit allen, die da sind. Also okay. Das ist natürlich schon gut, wenn alle Schauspieler vom Ensemble mit dabei sind. Und da groovt man sich mal so ein bisschen ein. Man lernt sich da kennen und man lernt irgendwie das ganze Team kennen und dann liest man das Stück mal durch. Und also wirklich mit Drehbuch in der Hand. Genau, ja. Also man sitzt da zusammen an einem Tisch bei Kaffee und Keksen und geht es durch. Dann können natürlich auch Fragen gestellt werden, die man schon hat am Anfang. Und wenn es dann zum Proben geht, ist es oft so, dass man am Vormittag eine Probe hat und dann um die Mittagszeit hat man zwei oder drei Stunden Pause und dann am Abend nochmal. Also so von 10 bis 14 Uhr circa und dann so von 17 bis 20 oder 21 Uhr. Ja. Das ist jetzt so bei Theater der Standard. Genau, Wie schaut das aus bei Fernsehproduktionen? Da ist das ganz, ganz anders. Okay. Also grundsätzlich gibt es eigentlich kaum Proben. Ja. Das gibt es vielleicht vor Ort, wenn man Glück hat, aber die Proben sind dann nicht für die Schauspieler, sondern eher für die Kamera. Okay. Also es ist so, dass wenn man jetzt bei einem Film mitspielt, ist es so, man durchläuft diesen ganzen Casting-Prozess, also man geht zu einem Caster hin und wird besetzt, im Idealfall. Und dann wird man mal eingeladen zum Fitting, das heißt, man kommt zum Kostüm, muss dann natürlich vorher schon seine Maße so ein bisschen anheben und sagen, okay, so und so ist es. Und dann kommt man zum Kostüm und dann werden ein paar Sachen ausprobiert und geguckt, welches Kostüm passt. Dann wird es dem Regisseur gezeigt, der muss zustimmen. Und das ist dann mal so, da kommt man manchmal auch in die Maske und die machen eine Probefrisur oder ein Probe-Make-up. Also ist nicht immer bei allen Rollen so, wenn man eine kleine Rolle spielt, ist es normalerweise nicht so wichtig. Ja. Aber bei den großen Rollen definitiv. Ja. Und wenn das fertig ist, dann dann kommt man eben an dem Drehtag ans Set. Und beim Film ist es eben so, dass die Sachen nicht chronologisch gedreht werden, sondern einfach so, wie es gerade vom Drehplan her passt, weil die müssen auf ihr Budget achten. Ja. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie einen Film dreht und das geht um eine Familie, die wohnt in einem Haus, dann dreht man natürlich erst alle Szenen, die zum Beispiel im Haus sind. Und das kann natürlich sein, dass du an einem Tag mit der allerletzten Szene anfängst und dann mit der dritten Szene aufhörst oder so. Und da ist natürlich die Vorbereitung enorm wichtig. Ja. Und es kann auch sein, natürlich, dass du am Morgen ans Set kommst und du denkst, du drehst die und die Szene und dann hat es aber jemand umgeschmissen und sich überlegt, ah, das Wetter ist aber heute so schön oder das und das passt gerade nicht oder der und der Schauspieler muss weg, deswegen machen wir das jetzt zuerst. Und es kann passieren, dass du dann eine Szene drehst, auf die du überhaupt nicht vorbereitet warst. Ein bisschen chaotisch, da muss man mehr reinkommen. Genau, sehr flexibel sein, ja. Dafür kann es halt öfter gedreht werden. Ja, das ist eben der Während Vorteil. Beim Theater, wirklich auf der Bühne, da muss es halt passen. Ja, absolut. Da hast du den großen Unterschied. Das stimmt. Aber okay, das heißt, vorbereitet ist jetzt beides mal. Ja. Wie lange wird bei einem Theaterstück so ungefähr insgesamt geprobt? So zwischen 6 bis 8 Wochen, manchmal auch nur 4 Wochen. Okay. Also kommt immer drauf an. Dann hat man es auch wirklich drauf. Dann weiß man schon, wie das abläuft. Ja, auf jeden Fall. Geht einem das dann nicht schon auf die Nerven? Ich kann jetzt eigentlich von den Produktionen, wo ich dabei war, nur sagen, dass es mir nicht auf die Nerven geht. Okay. Oft ist es so, dass die Probenzeit sehr schnell rumgeht und man sich denkt, oh Gott, hoffentlich schaffen wir das in der Zeit. Und das Stück wächst einfach mit. Also das entwickelt sich und die Rollen und Figuren entwickeln sich mit der Probenzeit. Das heißt, es verändert sich ständig. Es ist nicht immer gleich. Und es gibt oft Situationen, wo man Szenen hat und sich denkt, ach, irgendwas stimmt in dieser Szene nicht. Ich stehe jetzt dort drüben, aber irgendwie fühlt es sich für mich nicht richtig an. Und da muss man irgendwie einen Weg finden, vielleicht irgendwas zu verändern in der Szene. Und das kommt ganz oft vor. Also von daher, eigentlich wird es nie langweilig. Also man ist jetzt nicht nur die Marionette vom Regisseur und macht genau ein bisschen. Es kommt auf den Regisseur an. Man kann als Schauspieler da auch ein bisschen selber die Färbung mit reinbringen. Ja, also das ist von den meisten Regisseuren auch sehr erwünscht. Und die freuen sich einfach, wenn man selbst Ideen mit reinbringt. Okay. Klar, viele wollen zwar ihre Vision durchsetzen, Aber das ist auch echt eine Typfrage. Also ja, so wie es verschiedene Schauspielertypen gibt, gibt es wirklich auch ganz viele verschiedene Regisseurtypen. Es gibt Leute, die lassen dir unendliche Freiheit und du kannst dich austoben. Und dann gibt es Leute, wenn du nur ein Wort falsch sagst, dann wirst du quasi schon gelünscht. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Und ja, also von daher ist es ist immer anders. Ja. Und dann kommt irgendwann mal die Generalprobe. Das heißt, was ist an der besonders? Naja, an der Generalprobe ist natürlich besonders, dass es meistens das erste Mal ist, dass man einen Durchlauf mit kompletter Technik, komplettem Kostüm, komplettem Licht und allem, was eigentlich so auch bei der Aufführung sein muss, hat. Und da sieht man dann, okay, funktioniert das wirklich alles so? Also man sieht es vorher natürlich schon auch. Ja. Man hat ja vorher auch Durchläufe, aber es ist nie komplett. Also meistens fehlt immer noch irgendwas. Und ja, die Generalprobe ist einfach, ja, das Ding, das einmal, Finale, einmal durchspielen mit wirklich allem und dann siehst du, wie es werden wird. Wenn da nochmal was nicht klappt, kann man nochmal kurz nachbessern? Man kann schon, also üblicherweise ist es schon so, dass Generalproben nicht unbedingt unterbrochen werden sollten. Okay. Also man lässt schon eigentlich weiterspielen, selbst wenn jetzt irgendjemand mal einen Texthänger hat oder sowas. Mhm. Also das ist, das sind auch so Sachen, wenn man eingespielt ist, dann spielt man einfach drüber und irgendjemand rettet einen oder man rettet sich selbst. Gibt es eigentlich noch sowas wie einen Souffleur, der einem dann den Text einsagt? Wie schaut das dann aus? Gibt es tatsächlich. Also ich habe mal Regie Hospitanz gemacht am Schauspielhaus. Und da hat die Regieassistentin hat wirklich Souffleuse gemacht dann auch. Und da waren wir bei der Premiere und es hat tatsächlich eine Schauspielerin den Text vergessen. Und es ist eine unheimlich lange Pause entstanden. Yeah. Und wir haben uns alle schon im Publikum gedacht, oje. Und dann, also ich weiß nicht, ich fand es nicht so gut gelöst, weil die Souffleuse war eben in dem Fall unten gesessen in der ersten Reihe und hat einfach ganz laut die ersten paar Worte eingesagt. Okay. Und alle haben sich natürlich nach ihr umgedreht. Das fand ich jetzt nicht ganz so praktisch. Also normalerweise kennt man das ja, dass die vielleicht eher so hinterm Theater steht oder so. So ein bisschen versteckt ist. Genau, genau. Mhm. Aber ansonsten, also es gibt auch gefühlt sehr viele Stücke. Also in den freien Produktionen hast du keine Soufflöse. Okay. Das ist einfach nur an den größeren Häusern ist das schon so, dass du vielleicht jemanden hast, der das dann noch einsagt. Ja. Läuft. Aber sonst spielst du halt drüber. Gut, und beim Fernsehen, beim Film ist dann halt Drehtag. Bei Theater, die Premiere. So sieht's aus. Ist man da nervös? Ja. Absolut, immer. Absolut. Also es ändert sich auch nicht. Ich bin eigentlich generell vor jeder Aufführung nervös. Es ist immer gut, wenn man nicht so nervös ist, dass man alles vergisst und die Nerven wegwirft. Mm. Aber ich glaube, das ist einfach so eine Grundaufregung, die braucht man, um zu glänzen auf der Bühne. So ein bisschen Adrenalin. Ja, definitiv. Ja. Also das muss einfach so sein. Und das Schöne am Theater ist auch, dass es nie gleich ist, wenn du es aufführst, weil das Publikum reagiert immer anders. Man steht ja auch nicht jeden Tag gleich auf als gleicher Mensch, sondern manchmal geht es einem irgendwie anders oder es geht einem irgendwie besser oder schlechter. Das ist mit den Kollegen genauso. Und das heißt, du hast dann mit den verschiedenen Schauspielern, mit denen du ja auch interagierst und mit dem Publikum immer ein bisschen eine andere Chemie. So sieht's aus, ja. Okay. Und das ist, finde ich, was ganz Tolles. Also nichts ist vergleichbar mit der letzten Vorstellung. Es ist immer ganz unterschiedlich. Also wenn man was Lustiges spielt, wundert man sich, worüber die Leute denn heute lachen. Ja, oder warum da denn niemand gelacht hat, weil da lachen doch immer welche. Oder warum der oder die den Witz nicht verstanden hat. Also ja. Das heißt, es klappt doch immer ein bisschen anders. Ja, also es klappt eigentlich immer, aber es ist immer anders. Jetzt haben ja Schauspieler so ein bisschen den Ruf, auch ein bisschen abergläubisch zu sein. Das heißt, viel Glück darf man einem Schauspieler mal ganz grundsätzlich nicht wünschen, sondern es ist immer Hals- und Beinbruch. Genau, oder toi, toi, toi, irgendwie, oder, über die Schulter spucken. Wie schaut es bei dir aus? Ja, ich bin absolut. eine abergläubische Schauspielerin. Hast du irgendwelche Rituale? Das kommt aufs Ensemble eigentlich drauf an. Also jetzt spiele ich gerade in einem Ensemble, wo wir so einen gewissen Abklatschmarathon vorher haben alle. Okay. Und das ist wie, als würde man sich irgendwie begrüßen. Man klatscht sich irgendwie ab und schlägt sich dann noch gegen die Stirn. Das hat immer eine Dynamik von den Leuten, die du halt dort hast im Ensemble. Kommt immer ganz drauf an, aber bei mir ist es schon meistens, wenn ich es entscheiden könnte, also ich spucke immer gerne über die Schulter. Okay. Und das ist auch so ein bisschen was zum Reinkommen, sondern jetzt arbeite ich. Ja, ist definitiv. Also klar, natürlich auch schon, wenn man das Kostüm anzieht und geschminkt ist und alles, aber Man wünscht sich meistens irgendwie toi toi toi kurz bevor es losgeht. Ja. Und da ist natürlich, manchmal ist es gut, so ein bisschen um die Nerven zu beruhigen, weil man weiß, okay, alle sind jetzt irgendwie ein bisschen aufgeregt und man atmet durch und das ist wie so ein, okay, ich habe jetzt allen toi toi toi gewünscht und jetzt kann es losgehen, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Okay. Ja. Und im Fernsehen, beziehungsweise vor der Kamera generell, ist das ja, naja, wenn man da halt was falsch macht, dann wird halt nochmal gedreht. Ja. Das ist halt vielleicht nervig, aber da dürfte doch eine ganz andere Grundstimmung sein, oder? Ja, es ist eine ganz andere Grundstimmung. Mhm. Ich würde sagen, es ist ein bisschen unemotionaler. Okay. Also du hast ja keinen richtigen Spannungsbogen jetzt wirklich. Ja. Es kommt auch aufs Team drauf an. Also wenn die gut eingespielt sind, dann macht's riesen viel Spaß. Mhm. Wenn der Regisseur irgendwie einigermaßen gute Laune verbreiten kann, es ist natürlich nicht sein Job, aber wenn du merkst, der Regisseur ist entspannt ist d'accord mit den Sachen, die man so ungefähr macht, es ist natürlich eine gute Stimmung am Set und generell sind dann alle relaxed. Mhm. Und es ist normalerweise so, dass man geschminkt schon und im Kostüm ans Set kommt und dann hat man eine Stellprobe meistens, damit der Kameramann weiß, was machen die eigentlich in der Szene? Damit wo die Kameraführung auch sich entsprechend anpassen kann. Genau, absolut. Also wenn es jetzt wirklich nur eine sehr, steife Aufnahme ist, wo die Kamera auf dem Stativ steht, dauert das auch nicht so lange, aber wenn es dynamischer ist und du mit Steadicam oder mit Schienen arbeitest, dann musst du natürlich schon gucken, okay, wo muss ich da hingehen? Und du hast dann meistens auch jemanden, der dir sagt, schau mal, da ist deine Marke am Boden und da solltest du stehen bleiben und sonst bist du da aus dem Bild. Ja. Ja, also so Sachen, es ist eine sehr technische Angelegenheit. Okay. Also du hast jetzt nicht unbedingt die Zeit, dass du mega emotional dich stundenlang auf irgendwas vorbereiten kannst, weil manchmal muss es halt schnell gehen. Ja, sondern es ist noch Zeit mehr ist Handwerk. Ja, das auf jeden Fall. Also es ist irgendwie so die Kombination aus Technik und Handwerk und irgendwie, es ist meistens beim Film sind die Teams sehr groß und da muss einfach alles funktionieren. Jeder hat seinen Job. Es gibt eine Requisite, es gibt Maske, es gibt Kostüm und Kamera und der das Kabel trägt und den Tonmann. Und die müssen einfach Hand in Hand arbeiten. Und wenn das funktioniert, ist es halt super. Dann macht's viel Spaß. Dann hast du auch wirklich einen gut produzierten Film, eine gut produzierte Serie, bei dem man aber halt auch viel nicht sieht. Weil so die ganzen Leute, eben die Kameraleute, die ganze Technik dahinter, die Markierung am Boden. Solltest du natürlich im Idealfall nicht sehen. Man sieht halt dich. Genau. Ja? Oder halt du, wie du tust das, als ob du wer anderer wärst. Ja. Schaust du dann eigentlich das fertige Produkt von sowas? Kannst du dich selbst als jemand anders sehen? Also ich muss ja ganz offen sagen, so unglaublich viel habe ich noch nicht gedreht. Von daher, ich schaue mir immer gerne alles an, weil ich finde, man kann sehr daraus lernen. Ja. So ein bisschen Selbstanalyse. Ja, auf jeden Fall. Also man sollte sich jetzt nicht verrückt machen, wenn man jetzt irgendwie was sieht, was einem gar nicht gefällt und sich an den kleinsten Details aufhängen. Aber ich finde, wenn man sich sieht und der Gesamteindruck sagt, ja, es ist okay und es passt irgendwie, ich falle nicht total aus der Szene raus, ist es immer ganz gut. Und sollte es wirklich so sein, dass man sich denkt, oh Gott, irgendwas hat jetzt wirklich nicht gepasst, dann kann man sich schon angucken und mal gucken, woran hat das jetzt eigentlich gelegen. Aber bei Fernsehproduktionen ist es eigentlich schon so, dass der Regisseur das dann merkt und sagt, irgendwie, irgendwas stimmt da jetzt nicht und wir müssen das vielleicht nochmal machen. Ja, also grundsätzlich ja. Und so das Gegenstück zu sich selbst auf einem Bildschirm sehen beim Theater ist ja, dass man im Publikum sitzt und jemand anders spielt die eigene Rolle. Hast du das schon mal gesehen? Dass jemand meine Rolle spielt? Ja, oder dass du im gleichen Stück, vielleicht sogar mit dem gleichen Ensemble, aber jemand hat deine Rolle gespielt, vielleicht in einer anderen Besetzung. Gibt es ja auch oft. Ja, das gibt's oft. Habe ich so noch nicht gesehen eigentlich. Gut, klar, wenn man jetzt sich irgendwo einen Sommernachtstraum anschaut und ich mir denke, okay, meine Lieblingsrolle ist natürlich der Puck. Die kannst du mitsprechen. Ja, genau. Dann natürlich, man vergleicht sich dann schon und denkt sich, ach so hat die das gemacht oder so haben die das angelegt. Okay. Ja, ist auch interessant, könnte ich mir auch mal überlegen. Oder man denkt sich, das gefällt mir dann doch nicht so. Also so ein bisschen ein Abgleich, wie machen die es, wie mache ich es. Ja, das ist leider doch ein sehr vorrangiger Gedanke, glaube ich, in dieser Welt, dass man sich oft vergleicht eben, weil man ja auch oft verglichen wird. Das heißt, hat das generell deine Wahrnehmung von Theater, von Film beeinflusst? Ja. Schaust du jetzt mehr auf Schauspiel? Ja, definitiv. Also Ich habe ich eigentlich schon immer, aber je mehr man in der Materie ist, desto mehr guckt man auch. Und also beim Film ist es halt ganz schlimm, wenn man sich damit auseinandersetzt, auch technisch. Man sieht Szenen und denkt sich, okay, alles klar. Und das, was man jetzt nicht sieht, ist, dass links hinter ihr gerade nicht mehr im Bild steht der und der, der nun darauf wartet, sie jetzt wieder abzupudern, weil sie eigentlich schon wieder anfängt zu glänzen. Okay. Und da ganz hinten steht der den Reflektor hält, damit das Licht irgendwie passt. Und ich achte sehr viel auf so Continuity-Fehler. Okay, wenn jetzt jemand ein Glas irgendwo abstellt, ob es dann noch an der gleichen Stelle... Also du schaust schon über den Rahmen, der Bildschirm ist, hinaus. Ja, definitiv. Mhm. Und ich schätze es dann immer, wenn es einen Film gibt, der das schafft, dass ich überhaupt nicht daran denke, dann ist es schon ein wirklich extrem guter Film. Okay. Ja. Einen schlechten Schauspieler erkennt man ja daran, dass man es ihm nicht abkauft. Ja. Woran erkennt man einen guten Schauspieler? Ich finde, es ist immer so ein bisschen, wenn was wirklich gut ist, liegt das oft an Dingen, die einem einfach nicht auffallen. Ja. So eine geschulte Sorge wie du. Gibt es irgendwas, wo du sagst, da sollte man drauf achten und wenn das ist, ist es ein guter Handwerker? Ich glaube, das kann man gar nicht technisch an irgendwelchen bestimmten Sachen festmachen. Ja. Für mich ist es so, wenn ich jemanden sehe und er berührt mich emotional, dann ist es für mich, dass er ein guter Schauspieler ist. Aber das kann man vielleicht auch gar nicht so auslegen auf, er ist immer ein guter Schauspieler, sondern vielleicht auch genau diese Rolle. Ja, und die berührt mich dann, weil keine Ahnung, vielleicht weil ich sowas auch erlebt habe. Mhm. Aber grundsätzlich ist es so, wenn jemand was in dir auslöst, indem er das spielt, was er spielt, glaube ich, ist es immer ein gutes Zeichen. Da gibt es auch so handwerkliche Anzeichen, dass jemand wirklich weiß, was er gerade tut? Naja, also ich finde, man sieht es im Film dann schon immer, wenn jemand jetzt nicht die ganze Zeit runtergucken muss, wo ist eigentlich mein Marker? Oder, also für mich ist es schon auch ein Zeichen, wenn jemand wirklich darauf achtet als Schauspieler, so, dass die Continuity stimmt. Mhm. Also wenn man jetzt eben eine Szene dreht, ist es ja oft so, dass man sie 5 oder 6 Mal dreht und wenn es jetzt darum geht, dass ich gerade dann aus meiner Kaffeetasse trinke, ist es natürlich gut, wenn man es immer an der gleichen Stelle macht, weil oft wird es dann gegengeschnitten und dann ist der andere Take besser, wo du aber gerade was anderes gemacht hast. Als Film-Fernsehschauspieler, dass man so eine Szene mehrfach auf einer gleichen Qualität spielen kann. Das stimmt, aber trotzdem immer frisch. Das ist nämlich die Kunst. Man muss zwar von der Technik her den Ablauf der Szene muss man eigentlich beibehalten, aber du musst trotzdem so wirken, als würde es wirklich gerade zum ersten Mal passieren und du hast keine Ahnung, was der jetzt als nächstes sagt. Das muss ja auch gekonnt sein. Ja, also manchmal hat man auch gar nicht so viel Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Also als ich jetzt zum Beispiel für Sacha gedreht habe, war das, wie gesagt, alles sehr, sehr technisch. Und ich wusste, ich muss jetzt dahin, ich muss die Tür aufmachen und die kommen dann rein, ich begrüße sie und ich hänge die Jacke auf und sage dann den Satz. Ja, und da in dem Moment kommt dann vielleicht nach dem ersten Take der Tonmann zu dir hin und sagt, okay, wenn du die Jacke aufhängst, musst du aufpassen, weil du schrammst am Kostüm vorbei, aber da hängt ja dein kleines Mikrofon und dann hat man den Ton nicht. Ja, ja. Und dann vielleicht spielst du die nächste Szene völlig mit dem Gedanken, okay, gleich kommt das, wo ich die Jacke aufhänge, ich darf nicht. Und ja, also man ist manchmal sogar mit ganz anderen Sachen beschäftigt, aber das legt sich wahrscheinlich mit der Zeit, wenn man ein bisschen mehr Übung hat. Von daher, glaube ich, dass es schon so ist, dass man sich vor jeder Szene nochmal kurz zusammenreißen kann und sagen kann, okay, durchatmen und jetzt nochmal frisch. Das erfordert einfach Konzentration. Okay. Ja. Wenn jetzt jemand Schauspieler, Schauspielerin werden möchte, was würdest du raten? Tu es nicht. Nein, wirklich. ich würde dazu raten, sich schon auf jeden Fall gut zu überlegen. Es ist wirklich nicht ein Job für jeden. Man zweifelt oft, also selbst Schauspieler, die super gut sind und super gut im Geschäft sind und wo man sich denkt, die müssen sich doch gar keine Sorgen machen, die haben Zweifel an sich selbst. Also es ist nicht nur dieses unbeständige Leben, worauf man sich einstellen muss, sondern auch, ich sag mal, die Selbstzweifel, die auftreten können, einfach an sich und seiner Person, weil du dich immer wieder neu bewerben musst und du wirst bewertet, du wirst immer nach dem Aussehen bewertet. Okay. Also das sind einfach Sachen, wo man irgendwann sagen muss, okay, es hat nichts mit mir, mit meinem Charakter zu tun, sondern die sehen vielleicht Fotos und es passt nicht. Okay. Also das sind so Sachen, wo ich mir denke, da muss man sich wirklich, wirklich gut überlegen. Man braucht einen, also als Frau jedenfalls, einen extrem langen Atem, Weil es gibt sehr viele Schauspielerinnen und sehr wenig Frauenrollen. Okay. Definitiv. Okay. Und ja, wenn man sagt, ich will es aber trotzdem unbedingt machen, mhm. dann würde ich empfehlen, sich so gut, also ja, so gut wie es geht, darauf zu fokussieren und wirklich alles reinzustecken, mhm. was man hat, weil man muss technisch einfach gut sein und man muss einfach das Handwerk, finde ich, beherrschen, mhm. weil sonst hast du einfach keine Chance bei der großen Konkurrenz. Okay. Also dicke Haut und ja. mit Leib und Seele mit dabei sein. Auf jeden Fall, ja, das ist, glaube ich, ein guter Satz dafür, ja. Okay, super. Also Schauspielerin, spannend, ja. anstrengend. Absolute Leidenschaft, ja, ja, leiden und schafft. Cool. aber ja, es ist spannend und ich könnte mir keinen anderen Beruf vorstellen. Ja, Bretter, die Welt bedeutet. Ja. Ich danke dir. Sehr gern. Wie uns die Sonja gesagt hat, ist Schauspiel nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung. Falls euch der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst doch ein Abo auf iTunes. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann geht das mittels patreon.com/viel zu tun. In diesem Sinne, wir hören uns.